Der Glöckner von Notre Dame. Es war einmal in Paris, als der Minister Frollo auf den Straßen war und dafür sorgte, dass in der Großstadt alles in Ordnung war, als plötzlich ein Geräusch die Stille der Nacht durchschlug. Nun, alles ist in Ordnung. Die Menschen sind in ihren Häusern, die Straßen menschenleer. Keine Probleme. Hä? Was war das denn? Was ist das? Was ist das? Gib es mir. Ah, was für eine Kreatur ist das? Vielleicht kann er bei mir bleiben und eines Tages nützlich sein. Und so kam es auch. Frollo nannte das Kind Quasimodo und ließ den Jungen bei sich wohnen. Aber Frollo hatte ein böses Herz, das das Kind nicht lieben konnte. Und Quasimodo war nichts anderes als Minister Frollos Sklave, der nie aus dem Glockenturm von Notre Dame steigen durfte. Quasimodo hatte nur einen Freund auf der ganzen Welt, einen Vogel, der zu ihm in den Glockenturm flog und alle Nachrichten überbrachte. Hey, du solltest dir die Vorbereitungen für das Fest der Narren mal ansehen. Erzähl mir alles darüber. Der Meister ist hier, verschwinde. Meister? Nun, ich hoffe, das Essen ist fertig und diesmal ist die Suppe nicht angebrannt. Nein, Meister, heute war ich sehr vorsichtig. Das werden wir sehen. Warum hast du noch nicht serviert? Sofort doch, Meister. Beeil dich wenigstens, Quasimodo. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe dieses schreckliche Treffen wegen des Festivals der Narren, das morgen stattfindet. Die reinste Zeitverschwendung. Das Festival der Narren? Schon? Mit der großen Parade und dem Gesang und dem Tanz und dem magischen Tricks der Sinti und Roma? Denk nicht daran, da hinzugehen. Wehe! Und woher weißt du so viel über das Festival? Ich versichere euch, Meister, ich bin nie von diesem Ort weggegangen. Ich weiß nur das, was ich von hier oben sehen kann. Gut, und denke nicht einmal daran, herunterzusteigen. Mit einem Gesicht wie deinem werden die Leute dich verspotten, sich über dich lustig machen und dich verletzen. Nach all den Jahren, in denen ich dich gefüttert und mich gekümmert habe, enttäusche mich nicht. Wage es nicht, mich zum Gespött zu machen, indem du dein fürchterliches Gesicht in der Öffentlichkeit zeigst. Ja, Meister. Gut. Die Suppe ist gut, hat nur etwas zu viel Salz. Aber sie ist gut. Zu dem Treffen kommt heute ein neuer Kommandant. Oh, es ist schon harte Arbeit, ein Minister zu sein. Er ist gemein. Er hat recht. Nein, hat er nicht. Die Suppe ist großartig. Nein, ist sie nicht. Probiere sie selbst einmal, sie ist köstlich. Sie ist gut und perfekt gesalzen. Siehst du, Frollo hat nicht immer recht. Tatsächlich hat er nie recht. Komm mit zum Festival. Nein, ich kann nicht. Komm schon. Er ist so beschäftigt, dass er es nicht einmal bemerken wird. Ich bringe dich an einen Ort, an dem dich niemand sehen kann. Aber du kannst alle von ganz nah sehen. Was sagst du dazu? Ach nein, ich weiß nicht. Du und ich gehen morgen zum Festival. Und so beschloss Quasimodo, zum Festival zu gehen. In der Zwischenzeit kam ein neuer Kommandant nach Paris. Darf ich eintreten, Herr Minister? Ah, Kommandant Phoebus. Willkommen in Paris. Sie haben hier viel zu tun. Was auch immer Sie befehlen, Sir. Morgen haben wir dieses schreckliche Festival der Narren. Ich weiß nicht, warum der König das Riffraff-Spiel der Sinti und Roma mit ihren kleinen Tricks und dem Singen und Tanzen fördert. So eine Zeitverschwendung. Sie müssen sicherstellen, dass die sich an das Gesetz halten. Und wenn sie einen von ihnen beim Stehlen oder Gesetzesbruch erwischen, zeigen sie keine Gnade. Wie Sie sagen, Sir, seien Sie versichert, dass ich morgen auf dem Festival nichts schiefgehen lasse. Wegtreten! Und der Tag des Festes brach an. Die Menschen begannen, sich auf dem Stadtplatz zu versammeln. Eine alte Frau war auf dem Weg zum Festival. Ah, Kannst du nicht sehen, wohin du gehst? Wie kannst du es wagen, so mit unserem Minister zu sprechen? Entschuldige dich. Entschuldige dich? Mein Fuß. Es ist dein Minister, der sich bei dieser alten Frau entschuldigen muss, die er fast getötet hätte. Wie kannst du es wagen, du Zigeunerin? Wachen! Verhaftet sie! In der Zwischenzeit fanden Quasimodo und sein Freund ein leeres Zelt auf der Bühne, wo sie sich verstecken und das Festival sehen konnten. Es ist wunderschön. Heute werde ich zum König des Festivals gekrönt. Du wartest und schaust zu. Sicher wirst du das? Niemand ist so stark wie du. Was ist, wenn du nicht gewinnst? Gott steht dem Mann bei, der gewinnt. Meine Damen und Herren von Paris, wir präsentieren Ihnen nun den Wettbewerb, auf den wir alle gewartet haben. Die Krönung des Königs der Narren. Quasimodo, wie kann er es wagen? Was haben wir hier? So ein bemerkenswertes Gesicht, solche Akrobaten? Haben wir dieses Jahr den König der Narren? Ja! Ja! Ja, dann lasst ihn uns paradieren. Siehe da, der König des Festivals der Narren. Dieses Ding kann nicht der König des Festivals sein. Greift ihn an. Los. Diesen Wahnsinn! Das Mädchen hat's in sich. Das ist das gleiche Mädchen, Captain Phoebus. Verhaften Sie sie sofort. Aus welchem Grund, Sir? Widersprechen Sie mir nicht, Kommandant. Verhaften Sie sie. Geht es dir gut? Du warst so nett zu mir. Zu mir Hässlichen. Wer sagt, dass du hässlich bist? Du bist nur anders. Wir sind doch alle verschieden, nicht wahr? Sie sind verhaftet. Nein, ist sie nicht. Niemand wird bestraft, nur weil er freundlich ist. Aber das sind die Befehle des Ministers. Bekämpft ihn, aber lasst das Mädchen nicht entkommen. Komm mit mir. Ich weiß, wo wir sicher sein werden. Quasimodo brachte Esmeralda in seinen Glockenturm, um sie zu verstecken. Ah, hier werden sie sich wohlfühlen. Ah, Essen, du musst hungrig sein. Meine Suppe, ja. Was mache ich denn? Hoppla, Entschuldigung. Es tut mir leid. Oh, die schreckliche Unbeholfenheit der Liebe. Hör nicht auf ihn. Du bist so süß. Die Suppe ist wirklich gut. Quasimodo verliebte sich in den einzigen Menschen, der jemals nett zu ihm gewesen war. Er war so dankbar, dass er Esmeralda bei sich hatte. Doch eines Tages... Der Chef der Wache der Stadt Paris, Kommandant Phoebus, wurde wegen Verrats angeklagt und wird morgen früh öffentlich der Bestrafung zugeführt. Der Vogel flog zu Quasimodo und erzählte Quasimodo und Esmeralda alles. Oh, alles wegen mir. Ich muss dem Kommandanten helfen. Nein, ich bin derjenige, der schuld ist. Ich hätte einfach hier drin bleiben und nie zum Festival gehen sollen. Grrr, glaubst du nicht, dass es eine bessere Idee wäre, dem Kommandanten zu helfen, statt sich selbst die Schuld zu geben? Vielleicht sollte ich mich festnehmen lassen. Nein, niemals. Ich werde das nicht zulassen. Wir werden den Kommandanten befreien. Komm mit. Quasimodo, Esmeralda und der Vogel gingen zum Stadtplatz, an dem Kommandant Phoebus am nächsten Morgen vor Gericht gestellt werden sollte. Kannst du ein Pferd reiten? Na klar. Alles ist vorbereitet für morgen. Lass uns nach Haus gehen, oder? Am nächsten Morgen versammelte sich die ganze Stadt. Alle wollten sehen, wie der Kommandant wegen seiner Hilfeleistung für ein unschuldiges Mädchen und ihren Freund bestraft werden sollte. Kommandant Phoebus, Sie haben absichtlich meinem Befehl nicht gehorcht und Flüchtigen zur Flucht verholfen. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Sie war keine Flüchtige. Sie war nur ein unschuldiges Mädchen, das versuchte, die Grausamkeit gegenüber einem anderen Menschen zu stoppen. Ich könnte Ihnen verzeihen, wenn Sie sich entschuldigen. Bestrafen Sie mich so viel Sie wollen, aber ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe meine Pflicht als Soldat erfüllt und Unschuldige beschützt. Na denn, Wachen, ergreift sie! Schnell, hier lang. Die sind da lang, ihr Blödmänner. Quasimodo, Esmeralda und Kommandant Phoebus ritten weit, bis sie vor der Stadt Paris waren. Aber Frollo und seine Wachen hörten nicht auf, sie zu verfolgen. Sie ritten einen anderen Weg und schafften es schließlich, sie zu überfallen. Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen, oder? Sie können uns hier nicht verhaften. Wir sind nicht mehr in Paris. Aber ihr könnt nach Paris gebracht werden. Und du, Quasimodo, nachdem ich dich gefüttert und gepflegt habe. Wie konntest du mich so verraten? Ich bin einfach anders, genau wie wir alle. Und du hast mich mein ganzes Leben lang im Glockenturm eingesperrt und mich wie einen Sklaven behandelt. Wie konntet ihr das tun, Meister? Verhaftet sie! Frollos Wachen waren dabei, sie zu verhaften, als sie Geräusche von einer sich nähernden Armee hörten. Sie sahen, dass es Kaiser Ludwig IV. War. Eure Hoheit? Was ist denn los, Frollo? Wir werden es euch sagen, Eure Hoheit. Und Esmeralda erzählte dem Kaiser alles. Der Kaiser war wütend und ließ Frollo verhaften. Esmeralda, Phoebus und Quasimodo durften gehen. Nun, ihr seid alle frei. Aber, Kommandant, ich könnte jemanden wie Sie für die Leitung der Stadt Paris brauchen. Denket darüber nach. Ihr habt mein Leben gerettet. Und du unsere Leben. Wir haben uns offiziell noch nicht getroffen. Hallo, ich bin Kommandant Phoebus. Und du bist wunderschön. Ich bin Esmeralda, Kommandant. Und Sie, Sir? Wer sind Sie? Er ist Quasimodo, mein bester Freund.